Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines interviewenden Aushilfs-Jedis. Interview? Ja, richtig. Ich habe mal wieder einen Gesprächspartner. Ja, grüß dich. Wer bist du? Stell dich kurz vor und ja. Ja, ich bin der Christian, bin 32 Jahre alt, komme aus Bayern, wie man bestimmt auch an meinem Dialekt hört oder an meinem Akzent, und war von 2008 bis 2009 als Au-pair in den USA. Au-pair, du warst als Mädchen auf Kinder aufpassen. Richtig, ich war Kindermädchen und war in dieser Zeit bei zwei Familien. Bei der ersten Familie hat es leider nicht so funktioniert und nach zwei Monaten habe ich die Familie gewechselt und bin dann eben zu einer anderen Familie gekommen, wo es dann wunderbar lief. Also da haben wir jetzt schon einen guten Gesprächsweg abgesteckt. Fangen wir mal tatsächlich von vorne an. Nein, du warst natürlich nicht Kindermädchen, du warst natürlich Au-pair. Wie wird man als junger Mann Au-pair? Warum? Ja, also es war 2006 und ich habe damals mein Fachabi nachgeholt und habe mir damals gesagt, bevor ich jetzt mit dem Studieren anfange, möchte ich gerne noch Auslandserfahrung sammeln. Über einen längeren Zeitraum. Da gibt es natürlich mehrere Optionen. Zum einen macht man Work and Travel, macht man vielleicht irgendwie einen Sprachkurs irgendwo im Ausland oder macht man Au-pair. Und 2007 gab es bei Vox, ging es da so los mit diesen Auslandstagebüchern, also Goodbye Deutschland. Und dann gab es noch so eine Doku Auf und Davon. Die hab ich mir angeschaut und das war dann so die letzte Motivation, okay, Christian, sowas möchte ich auch machen, und habe mich dann eben als Au-pair beworben bei einer Agentur, die eben Au-pairs und Familien eben vermittelt. Und die haben erstmal gestaunt, dass da sich ein Typ meldet, oder ist das für die ganz normal? Weil also tatsächlich, als du mir gesagt hast, ich war Au-pair, da dachte ich so, Moment, Christian, nicht Christiane? Ja, genau. Also man hat tatsächlich das Bild von einem Au-pair ja tatsächlich von einem Mädchen. Wie wird man als junger Mann, wie kommt man da? Also es ist in der Tat so, dass die männlichen Au-pairs eher in der Unterzahl sind oder ja sehr in der Unterzahl. Ich würde jetzt mal sagen, oder andersrum, wir haben mal einen Busausflug gemacht mit den ganzen Au-pairs und da war ich von 50 Reisenden der einzige Junge. Also das schon mal so als Anhaltspunkt vielleicht. Aber es ist nicht so selten, sage ich jetzt mal. Also es bewerben sich schon hin und wieder mal Jungs. Aber wie gesagt, wir sind schon oder waren auch wirklich sehr in Unterzahl. Ist das irgendwie zeitlich? Hat sich das irgendwie verändert in der Zwischenzeit? Weil da gibt es da irgendwas? Also hast du da noch irgendwie Kontakt zu den Agenturen? Hast du da nochmal irgendwie Feedback? Nee, leider nicht. Ich habe zwar, als ich wieder da war in Deutschland, eine Zeit lang für diese Agentur gearbeitet. Habe quasi bei bestimmten Veranstaltungen eben von meiner Erfahrung so erzählt, und da waren, glaube ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, waren es eigentlich hauptsächlich Mädels. Also ich könnte mich jetzt da an keinen Jungen erinnern, aber ich würde mal vielleicht so sagen, wenn du 10 Au-pairs hast, dann sind halt eben davon zwei Jungs. Würde ich jetzt mal grob schätzen. Ah, also 20%. Ich meine, da steckt ja schon Kinderbetreuung dahinter. Du hast mir auch geschrieben, dass man da Kinderbetreuung im Vorfeld nachweisen muss. Das heißt auf Deutsch, du hast da 200 Stunden Kinderbetreuung im Vorfeld geleistet? Ja, richtig. Also man kann auch so Sachen angeben bei der Bewerbung, dass man auf jüngere Geschwister aufgepasst hat oder auf Nachbarskinder, oder wenn man irgendwo in einem Verein tätig ist, als Trainer oder so oder als Jugendbetreuer, zählt das quasi auch als Kinderbetreuung. Und in meinem Fall war es halt eben, dass ich auf meinen jüngeren Bruder des Öfteren aufgepasst habe. Und ich habe dann zudem noch ein Praktikum gemacht im Kindergarten. Oh, cool. Das heißt auf Deutsch, du hast dann auch tatsächlich die richtige Ochsentour genommen und nicht einfach nur quasi dir abhaken lassen, dass du auf den kleinen Bruder aufgepasst hast. Genau, richtig. Also ich wollte dann auch nochmal, wie gesagt, eine echte Erfahrung machen, weil es ist doch was anderes, wenn du auf fremde Kinder aufpassen musst oder auf deinen eigenen Bruder. Und von daher wollte ich das auch für mich persönlich erstmal abstecken, ob das überhaupt wirklich was für mich ist, diese ganze Sache. Es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, dort im Kindergarten. Und von daher habe ich das dann auch so durchgezogen, habe mich dann beworben. So ging das Ganze dann los. Ja gut, ich meine, 200 Stunden ist jetzt kein Pappenstiel. wenn ich jetzt überlege, das sind schon 5 Wochen mindestens Kindergarten. Ja, genau. Also einiges war schon die Betreuung von meinem Bruder, aber viel auch eben durch den Kindergarten. Also ich war, glaube, 2, 3 Wochen oder 4 Wochen Kindergarten und halt Rest Bruder aufpassen, ja, genau. Und dann ging es nach Amerika. Wohin genau? Bevor du zu einer Familie kommst, musst du zuerst auf die Au-pair-Schule gehen. Das Ganze ist in Bundesstaat New York, auf Long Island. Und du musst dort quasi erstmal so ein paar Kurse besuchen. Also die werden halt so allgemeine Sachen erzählt, von der Kleinkindbetreuung, also ab dem Baby, dann so Kindergartenalter, Schulalter, Teenie-Alter und so weiter. Da werden dir einfach so ein paar Tipps gegeben. Und dann erst Ende der Woche kommst du dann zur Familie. Dann hast du also quasi so das einfachste Rüstzeug und dann wirst du ins kalte Wasser geschmissen. Genau, richtig. Meine Familie, also die erste Familie, war in Newton, Massachusetts. Das ist in der Nähe von Boston. Kannst du den Staat nochmal sagen? Ich kann den natürlich nicht aussprechen. Massachusetts. Okay. Und das war eine alleinerziehende Mutter, 2 Kindern, wobei das erste Kind war schon erwachsen, hat auch schon studiert und war dementsprechend auch nicht mehr im Haus, sondern ich habe auf ihren Sohn aufgepasst, der war 12 und die waren auch recht neu, also in der Gegend. Also sind auch erst vor kurzem nach Boston gezogen und war eben dort die ersten 2 Monate. Die Mutter hat dann leider mitgeteilt, dass sie, also nach 2 Monaten, dass sie gerne ein anderes Au-pair möchte. Ja, wahrscheinlich ein Mädchen, oder weiß man da was? Nee, der Nachfolger war auch ein Junge. Ah, okay. Aber der Grund war einfach der, wir sind einfach nicht miteinander warm geworden. Also wenn ich mir das so vorstelle, ich meine, ein 12-jähriger Typ, Junge, ist ja tatsächlich auch schon so ein bisschen in der Pubertät. Au-pair klingt doch immer eher so ein bisschen nach Babysitting und nach Kids-Sitting und weniger nach Pubertätsbegleiter. So soll es auch eigentlich sein, ja. Wie gesagt, ich war da auch eher weniger Au-pair, sondern da wirklich eher schon Kindermädchen oder Haushälterin, würde ich jetzt schon fast sagen. Ich habe da auch richtig gekocht, was zwar auch so in der Tätigkeitsbeschreibung drin steht, aber da sind oft so eben so nach eben so Snack-Zubereitung fürs Kind, aber nicht für die ganze Familie. Mhm. Sprich, ich hab auch quasi auch für sie gekocht. Da war mein Verständnis auch ein bisschen anders, ehrlich gesagt, im Vorhinein. So, er war recht nett, er war auch vergleichsweise ruhig, aber wie gesagt, manchmal ist es halt so, dass man einfach nicht warm miteinander wird. Und so kam es dann eben nach 2 Monaten zur Trennung. Mhm. Und mein Glück war aber, dass im Nachbarort in Needham eine Familie auch ein neues Au-pair gesucht hat. Die hatten ein Mädchen aus Mexiko und da war das Problem, dass sie kaum Englisch gesprochen hat. Und dementsprechend waren auch die Kinder sehr frustriert und konnten auch ja nicht so das Vertrauen fassen zu ihr, weil sie sich eben gegenseitig nicht verständigen konnten. Die erste Gastmutter hat mir eben das mitgeteilt, dass sie sich gerne trennen möchte. Dann kam am gleichen Abend noch ein Mitarbeiter von der Agentur. Man muss sich auch so vorstellen, dass die Agentur auch in jedem Ort ja Mitarbeiter hat, die eben halt die Au-pairs betreuen. Das heißt, da wird dann auch nicht gesagt, okay, die will sich trennen und du musst auf jeden Fall nach Hause, sondern da wird erstmal lange gesucht, ob da nicht eine Alternative da ist. Genau, also die Familie muss das halt anmelden, dass sie ein anderes Au-pair haben möchte. Und dann gibt es, glaube ich, fürs Au-pair, das waren, glaube ich, damals 2 Wochen, so Übergangszeit, wo man eine neue Familie finden musste. Und es war eben mein Glücksfall, dass eben im Nachbarort eine Familie auch ein neues Au-pair gesucht hat, weil manche Au-pairs müssen auch, wenn es ganz blöd läuft, von der Ostküste zur Westküste fliegen für eine neue Familie. Und ich habe dir auch geschrieben im Vorfeld, dass die beiden Häuser auch nur wenige Kilometer voneinander entfernt waren. Mhm, klar. Und es war echt ein Glücksgriff damals. Aber als mir die Mutter das mitgeteilt hat, dass sie sich von mir trennen möchte, war schon so ein Schlag ins Gesicht erstmal, weil ich habe natürlich im Vorfeld auch viel Geld investiert, auch viel Zeit. Und jetzt soll quasi nach 2 Monaten Schluss sein. War da also die ersten 2, 3 Tage danach, nach der Entscheidung, schon ein bisschen deprimiert. und habe auch dann darüber nachgedacht, es auch wirklich abzubrechen, das Ganze. Das war dann aber so der Wendepunkt dann, dass ich sage, ich habe mir dann selber gesagt, die Chance bekomme ich nie wieder, wahrscheinlich. Und habe mich dann eben durchgebissen, war dann bei der neuen Familie zu Gast, 2-3 Mal, haben miteinander gesprochen, habe auch so die Kinder kennengelernt und habe dann auch für mich, mir persönlich gesagt, Christian, probier's einfach noch mal. Und das war bis dato die beste Entscheidung meines Lebens, die ich getroffen habe, dass ich das Ganze verlängert habe, weil die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die kann man mit keinem Geld der Welt bezahlen. Erzähl ein bisschen was von der Erfahrung. Also was lernt man da tatsächlich für sich? Du lernst zum einen die Sprache besser. Und das Verblüffende war dann auch so gegen Ende, dass dann Englisch für mich gar keine Fremdsprache mehr war, sondern das war für mich dann wie, ja, ganz normal, dass ich Englisch spreche. Ich habe auch bei der Familie auch die anderen Familienmitglieder kennengelernt. Opas, Omas, Brüder, Cousinen. Bin mit der Familie auch gereist. Wir haben im Sommer einen Roadtrip gemacht von Boston nach Cleveland, Ohio. Das war auch ziemlich witzig. Du lernst unheimlich viele Leute kennen aus anderen Ländern. Wo hat man denn sonst auch so die Möglichkeit, dass man, keine Ahnung, Leute aus Schweden, aus der Schweiz, Frankreich und so weiter halt einfach kennenlernt. Und ja, einfach so das ganze Leben einfach in Amerika, die ganzen Leute. Ich habe mich da einfach pudelwohl gefühlt dann am Ende. Ja, klopfen wir doch mal die Klischees ab. In Amerika sind alle total burgerversessen und man wird da dick. Ja? Nein, ich habe sogar 15 Kilo abgenommen. Oh, okay. Also selbst zu meiner eigenen Verwunderung eigentlich. Also ja, es gibt viele Fastfood-Läden natürlich, aber die zweite Familie, bei der ich war, die haben jeden Tag frisch gekocht. Also gab es auch gesunde Sachen wie Gemüse, Hähnchen. Und kommt halt drauf an, ja, ob man jetzt selber kocht oder ob man wirklich halt jeden Tag dann zu McDonald's geht oder zu Wendy's. Da muss man schon aufschauen, ja. Zweites Klischee, alle haben da eine Schusswaffe und rennen wie irre durch die Gegend. Stimmt natürlich auch nicht. Stimmt auch nicht. Wobei, es kommt natürlich drauf an, wo man ist in Amerika. Ich war ja auch, dann als ich zum Studieren angefangen habe, für ein halbes Jahr in Missouri für ein Auslandssemester. Und da ticken die Leute ganz anders. Also da hattest du wirklich teilweise wirklich die Cowboy-Mentalität, die du jetzt so in Massachusetts oder so in Boston eigentlich nicht so hattest. Ja, Boston stellt man sich ja auch tatsächlich eher so ein bisschen altbritisch vor, während Missouri ja eher so schon Wilder Westen wahrscheinlich. Ja, richtig. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Boston ist ja auch Bildungsstadt. Weil du hast ja dort Harvard, hast du dort. Mhm. Also Elite Colleges, Boston ist auch sehr sportverrückt. Ja, Basketball, Celtics, kennt man. Richtig, New England Patriots, die Red Sox, Baseball und dann noch die Boston Bruins im Eishockey. Genau, ja. Also wirklich total sportverrückt und kann man wirklich nicht vergleichen jetzt mit Missouri. Fußball, gibt's das auch in Fußball gibt's auch noch, Boston? Klar. Wie heißen sie? New England? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung, aber ich meine, für jemanden aus Bayern ist ja Fußball auch immer so ein bisschen. Ja, stimmt. aber jetzt nicht vielleicht der Verein, an den du denkst. Ich denke da an Nürnberg 60, irgendwie die guten Vereine halt. Ja, genau. Also du hast schon einen genannt, das passt schon. 60? Genau, ja. Oh, du leidest mit mir. Ja, ich leide. Ah, ja, ich habe demnächst vor, nach München zu fahren und mir ein Viertligaspiel anzuschauen. Also, ja. Ah, cool. Ja. Na, ich war Anfang der Saison beim DFB-Pokal gegen Ingolstadt. Oh, schön. Ja, war ziemlich geil, ja. War das erste Mal Grünwalder Stadion, wo die erste gespielt hat. Also ich war schon ein paar Mal bei den Amateuren, als sie noch die Amateure waren. Und ja, ist schon cool. Also es ist schon tolle Stimmung im Stadion. Zum Thema Stimmung. Auch in Amerika Sport begeistert, nicht nur mitbekommen, sondern auch geschaut. Ja, bin großer Eishockey-Fan. Neben Fußball. Ah. War auch des Öfteren bei den Boston Bruins zu Gast. Ja, ist schon ein tolles Erlebnis. Vor allem das erste Spiel, das ich gesehen habe, NHL, war gegen die Detroit Red Wings und war schon echt ein tolles Erlebnis. Weil es auch schon lange auf meiner To-Do-Liste stand, einmal ein NHL-Spiel anzuschauen. Den Wunsch habe ich mir dann eben auch erfüllt damals. Und davon wird man reich, von dem Au-pair-Ding. Ja, du wohnst dort bei freier Kost und Logis und du bekommst wöchentlich ein Taschengeld von Damals waren es so um die $176, glaube ich, pro Woche. Und mittlerweile sind sie bei knapp $200 pro Woche. Ah, okay, davon kann man ja eigentlich durchaus leben. Ich meine, bei Kostenlogie, ja. Ja, also ich bin wirklich gut durchgekommen. Ich hatte am Schluss auch noch so, glaube knapp $1,000 übrig. Und habe mir dann auch für mein Studium dann auch eine Spiegelreflex gekauft. Also man kann echt wirklich gut davon leben. Und du bist 2009 dann zurückgekommen, also warst ein Jahr da. Genau. Und danach bist du dann in die Pädagogik gegangen, um pädagogisch zu studieren und Kinderbetreuung zu machen und zu bilden. Nein, habe ich nicht. Ich wollte schon immer mal irgendwas mit Medien machen und habe mich dann für ein Medienstudium entschieden an der Hochschule Ansbach. Der Studiengang nennt sich Multimedia und Kommunikation. Und es ist ein Studiengang, der sich mit allen Medienbereichen auseinandersetzt. Von Journalismus, Film, 3D-Animationen, Fernsehstudio, also alle Bereiche, die irgendwas mit Medien zu tun haben. Und da hast du dann einen Abschluss gemacht und bist jetzt Medienschaffender. Genau, ich habe dann 2012 oder 2013 offiziell meinen Bachelorabschluss gemacht und arbeite jetzt als UI-Designer und habe mich dann letztes Jahr, 2016, dazu entschlossen, noch einen Master draufzusetzen. Das Thema Au-pair kommt jetzt dann irgendwie auch noch damit rein oder ist es einfach nur eine schöne Erfahrung gewesen? Das war eigentlich nur eine schöne Erfahrung. Wie gesagt, ich wollte ja, als ich das Fachabi gemacht habe, habe ich gesagt, okay, ich möchte in meinem Leben einmal im Ausland arbeiten. Habe dann eben diese Auslandserfahrung gemacht von 2008 bis 2009. War dann eben nochmal während dem Bachelorstudium nochmal für ein halbes Jahr drüben und es war einfach eine schöne Erfahrung. Dann räume ich dir jetzt noch eine Minute ein, in der du einfach mal schamlos Werbung machen kannst, wofür auch immer du möchtest. Ja, dann, ich werde jetzt demnächst mit meiner Masterarbeit starten und ich möchte mich mit dem Thema E-Sports beschäftigen. E-Sports ist quasi das professionelle Spielen von Videospielen, wo man eben Preisgelder gewinnen kann. Und möchte ein Web-TV-Format konzipieren, in dem ich über E-Sports sprechen möchte. Das Ganze soll es dann über YouTube geben oder vielleicht auch über eine andere Plattform und vielleicht sogar einen Podcast dazu. Ich gebe meine Expertise gern weiter. Vielen Dank. Im Notfall kommentiere ich dann irgendwelche Spiele. Keine Ahnung, gibt es noch so alte, keine Ahnung, X-Wing gegen TIE Fighter? Also ich möchte mich ein bisschen konkretisieren bei dem ganzen Thema. Und zwar, mein E-Sports sind ja auch diese ganzen Strategiespiele. Mhm. Ich möchte mich eher schon wirklich auf so Sportsimulationen begrenzen. Also FIFA oder andere Sportsimulationen wie Madden oder NBA gibt es ja auch von EA Sports. Mhm. Ja, bei FIFA bist du ja dieses Jahr ziemlich schlecht bedient, weil da ja 1860 in der vierten Liga gar nicht dabei ist. Allerdings haben sie es dieses Jahr ja geschafft, die dritte Liga mal reinzukriegen. Mhm. Genau, und dann ausgerechnet müssen die Löwen in die vierte Liga gehen. Ja, da ist doch eine gemeine Verschwörung dahinter. Ja, denke ich auch. Ja, wunderbar. Das klingt doch mal alles ziemlich mit Zukunft. Ja. Schauen wir mal, also wie gesagt, das Thema begleitet mich jetzt schon eine Weile und ich möchte da auch was Praktisches machen, nicht nur was Theoretisches und möchte dann auch, an der Hochschule haben wir ein TV-Studio und wie gesagt, möchte dann auch was Praktisches machen und eben so einen Piloten drehen von so einer Sendung. Also wenn es soweit ist, ich unterhalte mich gern auch mit dir über das Thema E-Sports. Das ja. Also es war natürlich ein Scherz. Ich weiß natürlich schon, dass es in der Zwischenzeit FIFA gibt und natürlich auch StarCraft 2. Gerade im asiatischen Bereich sehr beliebt ist als Sport. Richtig, also Südkorea, glaube ich, ist ja Nummer 1. Genau. Mhm. Und ich glaube, wir in Deutschland stecken noch ziemlich in den Kinderschuhen, aber es wird immer besser. Ich meine, wenn man jetzt ansieht, welchen Zeitraum jetzt sich Bundesligisten jetzt eigene Teams sich angeschafft haben, oder eigene Spieler, jetzt in der kurzen Zeit, da wird es bestimmt im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, im nächsten Jahr, werden da bestimmt noch welche dazukommen, die da einsteigen, von den Bundesligisten oder von den Zweitligisten. Naja, überall, wo sich Geld verdienen lässt, steigen Vereine auch in der Zwischenzeit ein. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Und ja, dann unterhalten wir uns demnächst wieder über E-Sports. Ja, würde mich freuen. Einen schönen guten Tag und liebe Zuhörer, Das war's. Falls ihr auch Bock habt, mal auf ein Interview, schreibt mir. Lasst es mich wissen. Dann verabschieden wir uns, würde ich sagen. Tschüss. Ciao. Servus.